Der Friede des Herrn, liebe Geschwister. Hast du dich schon einmal gefragt, warum bestimmte Beziehungen einfach nicht vorankommen, selbst wenn scheinbar alles passt? Manchmal kann das, was wie eine perfekte Verbindung aussieht, in Wirklichkeit eine Abweichung von dem Weg sein, den Gott für dich vorgesehen hat. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht jede offene Tür eine göttliche Gelegenheit ist. Gott kann in seiner unendlichen Weisheit Türen schließen, um uns vor Wegen zu bewahren, die uns nicht zu seinem Ziel führen. Wie es in Sprüche 16,9 heißt, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wenn Gott nicht will, dass du mit jemandem zusammen bist, kann es sein, dass er dir klare Zeichen gibt. Diese Zeichen sind nicht dazu da, um Schmerz zu verursachen, sondern um dich zurück auf den Plan zu führen, den er für dein Leben hat. Vielleicht fehlt dir trotz aller Bemühungen der innere Frieden. Oder unerwartete Hindernisse tauchen immer wieder auf, was darauf hinweist, dass etwas nicht im Einklang mit Gottes Willen steht. In Jeremia 29,11 erinnert uns Gott. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Es ist ganz natürlich, sich verwirrt oder sogar frustriert zu fühlen, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant. Doch gerade in solchen Momenten wird der Glaube geprüft und gestärkt. Gott zu vertrauen bedeutet, daran zu glauben, dass er weiß, was das Beste ist, auch wenn wir die Gründe nicht verstehen. Römer 8,28 versichert uns. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Manchmal ist das Fehlen von Frieden das deutlichste Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Gott ist ein Gott des Friedens, und wenn wir im Einklang mit seinem Willen leben, regiert dieser Frieden in unseren Herzen. Kolosser 3,15 ermahnt uns. Und der Friede Gottes, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leib, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Wenn die Unruhe bleibt, ist es an der Zeit, göttliche Führung zu suchen. Außerdem ist es wichtig, auf die Früchte der Beziehung zu achten. Jesus lehrte uns in Matthäus 7,16, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wenn die Beziehung Früchte wie Liebe, Geduld, Güte und Glauben trägt, ist das ein gutes Zeichen. Wenn sie aber Eifersucht, Streit, Misstrauen und eine Entfremdung von Gott hervorbringt, sollte man sie überdenken. Ein weiteres deutliches Zeichen ist, wenn die Beziehung uns von Gott entfernt. Jede Verbindung, die unseren Glauben schwächt, uns von der Gemeinschaft mit Gott entfernt oder dazu führt, dass wir unsere christlichen Werte kompromittieren, sollte sorgfältig geprüft werden. Jakobus 4,4 warnt uns, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind. Gott kann auch fromme Ratgeber nutzen, um uns zu warnen. In Sprüche 11,14 heißt es, wo viele Ratgeber sind, da ist Sicherheit. Wenn geistliche Leiter, gläubige Freunde oder Familienangehörige, Berechtigte, Bedenken äußern, ist es weise, zuzuhören und darüber nachzudenken. Gebet ist ein kraftvolles Werkzeug, um Gottes Willen zu erkennen. In Philipper 4,6,7 werden wir ermutigt. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gott im Gebet zu suchen, bringt Klarheit und Orientierung. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gott uns niemals etwas wegnimmt, ohne etwas Besseres für uns vorbereitet zu haben. Er kennt unsere Zukunft und will nur das Beste für uns. Jesaja 55,8,9 erinnert uns daran. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Ihm und seiner Souveränität zu vertrauen, ist entscheidend. In Momenten des Zweifelns ist es tröstlich zu wissen, dass Gott die Kontrolle hat. Er ist unsere Zuflucht und Stärke, wie es in Psalm 46,1 heißt, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der Not. Auch wenn wir es nicht verstehen, dürfen wir in seiner Treue ruhen. Wenn du in einer Beziehung steckst, die einfach nicht aufblühen will, dann bring deine Sorgen zu Gott. Er ist ein liebevoller Vater, der dich bei jedem Schritt führen will. Matthäus 7,7 macht uns Mut. Bittet, und es wird euch gegeben. Suchet, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgetan. Gott antwortet denen, die ihn aufrichtig suchen. Denke daran. Auf den Herrn zu warten, ist ein Akt des Glaubens. Jesaja 40,31 verspricht: Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren. Mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Geduld in Gott bringt Erneuerung und Kraft. Gott möchte, dass du in Beziehungen lebst, die dich näher zu ihm bringen, die deinen Glauben stärken und dir wahre Freude schenken. Er ist der Urheber der Liebe und weiß genau, was du brauchst. Vertraue ihm, dein Herz zu leiten. In allem suche zuerst das Reich Gottes. Matthäus 6,33 lehrt uns: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles andere zufallen. Wenn Gott uns etwas Tiefgründiges lehren will, schreit er nicht. Er flüstert ins Herz. Und oft kommen diese Flüstern durch Umstände, die uns unruhig machen, verwirren oder sogar zerbrechen. Was wie sinnloser Schmerz erscheint, kann in Wahrheit die Hand des Vaters sein, die uns neu ausrichtet auf etwas Größeres. Es ist keine Strafe, es ist Schutz. Er kennt die Fallen, die wir noch nicht sehen, und aus Liebe lenkt er unsere Schritte um. Es gibt Beziehungen, die uns mehr verletzen als heilen, die Identität untergraben, die Gott in uns aufbauen will, die uns vergessen lassen, wer wir in Christus sind. Und wenn wir uns von der Wahrheit entfernen, beginnen wir, uns mit Krümeln zufrieden zu geben, als wären sie ein Festmahl. Gott will mehr. Er möchte, dass du mit Menschen gehst, die dich aufbauen, die deinen Glauben stärken, die dich seinem ewigen Plan näher bringen. Wie oft hast du schon gespürt, dass etwas nicht stimmt, obwohl alles nach außen hin richtig schien? Dieses Gefühl kommt nicht aus dem Nichts. Es kann der Heilige Geist sein, der dich warnt. Er lässt uns nicht blind gehen. In Johannes 16,13 heißt es: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Wenn er uns leitet, dann deshalb, weil es Wege gibt, die zwar gerade erscheinen, aber ins Verderben führen. Die Liebe, die von Gott kommt, manipuliert nicht, hält nicht fest, unterdrückt nicht. Sie befreit, heilt und stärkt. Wenn eine Beziehung verlangt, dass du deinen Glauben versteckst, deine Werte herabsetzt oder dich von deiner Berufung entfernst, dann ist das keine Liebe. Es ist ein Gefängnis im Verkleideten. Und Christus ist nicht gestorben, um dich in Ketten zu halten, die deine Seele schwächen. Es ist notwendig zu lernen, zu unterscheiden zwischen dem Willen Gottes und einem flüchtigen Wunsch unseres Herzens. Jeremia 17,9 sagt: Arglistig ist das Herz, mehr als alles andere, und verderbt. Wer kann es ergründen? Deshalb ist es riskant, nur auf unsere Gefühle zu vertrauen, ohne das Wort Gottes zu befragen. Die Wahrheit liegt in der Schrift, nicht in einem momentanen Gefühl. Der Feind nutzt oft nicht das Offensichtliche, um uns von Gott wegzuführen. Er arbeitet mit subtilen Ablenkungen. Und eine der gefährlichsten ist die emotionale Verstrickung mit jemandem, den der Herr nicht geschickt hat. Wenn du bemerkst, dass du diese Person über deine Zeit mit Gott stellst, über deinen inneren Frieden, dann ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten. Gott wird niemals von dir verlangen, deine Intimität mit ihm zu opfern, nur um jemanden in deinem Leben zu behalten. Nein zu sagen ist keine Schwäche, es ist Mut. Mut, darauf zu vertrauen, dass Gott einen Plan hat, auch wenn die Einsamkeit anklopft. Mut, Kreise zu schließen, die kein Wachstum bringen. Mut, zu warten, auch ohne zu wissen, wann die Verheißung kommt. Hebräer 10, 35-36 erinnert uns: Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Denn ihr habt Ausdauer nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung empfangen könnt. Gott sieht das Morgen, das wir nicht sehen können. Er hört Gespräche, die wir nicht hören. Er kennt Absichten, die sich noch nicht offenbart haben. Deshalb, wenn er dich von jemandem entfernt, auch wenn es weh tut, dann deshalb, weil er weiter sieht als wir. Was jetzt wie ein Verlust aussieht, kann später eine Befreiung sein. Es braucht geistliche Reife, um zu akzeptieren, dass nicht jede Verbindung ein Segen ist. Manche sind Lektionen, manche sind Prüfungen und andere sind Umwege. Der Psalmist David sagte in Psalm 119, 71, »Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lerne.« Wenn der Herr zulässt, dass etwas endet, dann bringt er uns bei, mehr von ihm abhängig zu sein. Oft beten wir, dass Gott unsere Schritte leitet und beklagen uns, wenn er uns Wege führt, die wir nicht erwartet haben. Und wenn genau dieses Ende die Antwort auf dein Gebet nach Führung ist? Gott handelt selbst im Schweigen. Er wirkt immer, auch wenn wir es nicht merken. Es gibt einen Frieden, der nur dann kommt, wenn wir im Zentrum von Gottes Willen stehen. Eine Leichtigkeit im Geist, eine Ruhe für die Seele. Es ist nicht das Fehlen von Problemen, sondern die Gegenwart von Sinn. Wenn du dort bist, wo Gott dich haben will, bekommen selbst Kämpfe eine Bedeutung und Tränen werden zu Samen einer neuen Zeit. Gottes Treue basiert nicht auf dem, was wir fühlen, sondern auf dem, was er verheißen hat. Wenn er gesagt hat, dass er sich um dich kümmern wird, dann wird er es tun. Wenn er gesagt hat, dass er dich nicht verlassen wird, dann wird er auch in Momenten der Trennung an deiner Seite sein. Psalm 34, 18 tröstet uns: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Vielleicht gehst du gerade jetzt durch so einen Prozess und dein Herz ist voller Fragen. Versuche nicht, alles sofort zu verstehen. Vertraue einfach. Suche weiterhin den Herrn, lies weiter sein Wort, bete weiter. Das Licht wird kommen. Der Weg wird sichtbar werden. Und wenn es soweit ist, wirst du erkennen, dass es besser so war. Gott hat für alles die richtige Zeit. Und wenn seine Zeit gekommen ist, wird alles Sinn ergeben. Der Schmerz wird sich in Reife verwandeln. Das Warten in Dankbarkeit. Was heute wie ein Ende aussieht, ist in Wahrheit der Anfang von etwas viel Größerem. Der Weg des Glaubens führt uns oft auf Pfade, die unser Verständnis herausfordern. Und gerade in solchen Momenten müssen wir vertrauen, nicht auf sichtbare Zeichen, sondern auf die Stimme, die ins Herz spricht. Wenn Gott Nein zu einer Beziehung sagt, dann sagt er gleichzeitig Ja zu etwas, das nur er sehen kann. Manchmal kommt die Rettung getarnt als Enttäuschung. Es gibt einen Unterschied zwischen Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit. Beharrlichkeit bedeutet, in dem weiterzumachen, was Gott begonnen hat. Hartnäckigkeit heißt, etwas festzuhalten, was er bereits beendet hat. Viele klammern sich an Menschen, die nicht dazu bestimmt sind, an ihrer Seite zu gehen, und verzögern dadurch das, was der Herr tun möchte. Nicht jede Gesellschaft ist Berufung. Nicht jede Anwesenheit ist Richtung. Es braucht Mut, loszulassen, was weh tut, und Glauben, zu glauben, dass etwas Besseres kommen wird. Die Geschichte von Abraham und Isaak zeigt uns das. Als Gott den Sohn der Verheißung forderte, ging es nicht um das Opfer, sondern um Vertrauen. Genauso ist es auch mit Beziehungen. Manchmal will Gott sehen, ob wir bereit sind, sie ihm hinzulegen, nicht weil er uns etwas nehmen will, sondern weil er uns etwas Tieferes geben will. Ein Herz, das ganz von ihm abhängt. Beziehungen ohne Ziel machen uns müde. Es gibt einen Unterschied zwischen Herausforderungen, die uns stärken, und Kämpfen, die uns auslaugen. Wenn du ständig versuchst, etwas zu reparieren, zu rechtfertigen oder dich in der Beziehung zu verstecken, dann ist es vielleicht an der Zeit zu fragen, ist das, was Gott für mich will? Wenn die Gegenwart eines Menschen dich daran hindert, geistlich zu wachsen, muss etwas neu bewertet werden. Der Apostel Paulus schrieb in 1. Korinther 10, 23, »Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich.« Diese Wahrheit hilft uns zu erkennen, dass nicht alles, was möglich ist, auch wirklich gut für uns ist. Beziehungen sollten uns näher zu Christus bringen, niemals von ihm wegführen. Wenn etwas uns vom Kreuz entfernt, dann ist es nicht der Weg, den der Vater für uns vorgesehen hat. Gott wirkt nicht im Durcheinander. Wenn er im Zentrum steht, gibt es, trotz Herausforderungen, Klarheit im Geist. In Jakobus 3,17 lesen wir, die Weisheit aber von oben ist erstens rein, sodann friedlich, gütig, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte. Eine weise Beziehung bringt Frieden, erbaut uns und trägt Früchte, die Gottes Gegenwart würdig sind. Eines der deutlichsten Zeichen dafür, dass etwas nicht bleiben soll, ist das Ausbleiben von Wachstum. Wenn die Zeit vergeht und du merkst, dass dein Glaube stagniert, deine Freude nachlässt und deine Sicht trübe wird, ist es Zeit, nach oben zu schauen und zu fragen, Herr, ist das der Weg, den du für mich vorgesehen hast? Gott antwortet, er spricht, und wenn er spricht, bringt er Gewissheit, keine Verwirrung. Es besteht eine stille Gefahr darin, sich mit wenig zufrieden zu geben, mit leeren Worten, mit schwankender Zuneigung, mit einem Leben ohne Ziel. Gott hat dich nicht geschaffen, um von emotionalen Resten zu leben. Er möchte, dass du volle Liebe erlebst, aufrichtige Gemeinschaft, eine Bindung, die die Liebe Christi zu seiner Gemeinde widerspiegelt. In Epheser 5,25 schreibt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt, hat und hat sich selbst für sie hingegeben. Das ist der Maßstab. Auf Gott zu warten ist keine Zeitverschwendung. Es ist Vorbereitung auf das, was wirklich zählt. Jede Träne, die du heute vergießt, bewässert ein Zeugnis, das morgen andere inspirieren wird. Gott verschwendet keinen Schmerz. Jedes Detail wird gebraucht. Jede Stille wird mit Sinn erfüllt. Jeder Verlust wird in ewigen Gewinn verwandelt. Du bist nicht dazu berufen, in ständiger Unsicherheit zu leben. Der Heilige Geist ist der Tröster. Und wo er wohnt, hat Unsicherheit keinen Platz. Er führt uns zu Verbindungen, die nicht erzwungen werden müssen, weil sie aus Gnade und Wahrheit fließen. Die Liebe, die von Gott kommt, ist sicher. Sie basiert nicht auf leeren Worten, sondern auf beständigen Taten. Es ist an der Zeit, aufzuhören, den Frieden gegen ein bisschen Gesellschaft einzutauschen. Einsamkeit mit Gott ist besser als die Anwesenheit von jemandem, der dich von ihm entfernt. Es gibt etwas Heiliges in der Stille eines Zimmers, das von der Gegenwart des Herrn erfüllt ist, wo Tränen zu Gebeten werden und Gebete zu antworten, wo du keine menschliche Bestätigung brauchst, weil du bereits das Siegel des Himmels trägst. Unsere Identität ist in Christus. Und wenn wir wissen, wer wir in ihm sind, hören wir auf, Dinge zu akzeptieren, die nicht mit unserer neuen Natur übereinstimmen. 2. Korinther 5,17 erinnert uns. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wenn es neu ist, darf es nicht aussehen wie das, was dich früher verletzt hat. Gott schenkt uns eine Erleichterung, die man nur erfährt, wenn man gehorcht. Auch ohne es zu verstehen, auch ohne es zu wollen. Gehorsam bringt Ruhe. Und selbst wenn das Herz noch weint, atmet die Seele auf. Gott ehrt Treue, selbst in den schwersten Verzichtsmomenten. Hab keine Angst davor, eine Zeit lang allein zu sein. Die Zeit allein mit Gott ist Schule, Heilung, Vorbereitung. Er weiß, was er tut. Und im richtigen Moment, ohne dass du etwas erzwingen musst, wird die richtige Verbindung kommen. Mit Sinn, mit Frieden und mit der Gewissheit, dass der Himmel über dieser Entscheidung lächelt. Es gibt Momente, in denen sich Gottes Gnade in den Neins zeigt, die wir bekommen. Auch wenn es leichter ist, den glänzenden Segen anzunehmen, sind es oft die himmlischen Absagen, durch die er unseren Schutz besiegelt. Viele fragen, wenn es so schön war, warum ist es zu Ende gegangen? Doch nicht alles, was glänzt, ist Gold, und nicht jede Schönheit trägt eine ewige Bestimmung. Gott sieht tiefer als die Oberfläche. Er prüft das Herz. Vielleicht betest du gerade darum, dass Gott etwas wiederherstellt, das er selbst schon beendet hat. Und während du festhältst, übersiehst du die neuen Anfänge, die er dir bereits vor Augen stellt. Das Volk Israel wollte zurück nach Ägypten, als es in der Wüste Schwierigkeiten hatte. Aber Ägypten war Gefangenschaft, nicht Verheißung. Manchmal verschleiert die Erinnerung an das Vergangene das Leid, das darin lag. Gott ruft uns nicht zurück, er ruft uns vorwärts. Das menschliche Herz sucht von Natur aus Sicherheit. Und es ist verführerisch, diese Sicherheit bei Menschen zu suchen. Aber der wahre Zufluchtsort liegt nicht in menschlichen Händen. Er liegt in den Armen des Vaters. Psalm 91,1 lädt uns ein. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Wenn dein Frieden von der Anwesenheit eines Menschen abhängt, suchst du vielleicht an der falschen Stelle. Gott kennt die verborgenen Züge, die Hintergründe einer Seele, die noch nicht offenbarten Absichten. Er lässt sich nicht täuschen von Versprechen oder äußeren Eindrücken. Deshalb, wenn er Nein sagt, auch wenn Tränen in deinen Augen stehen, dann tut er das, um dich vor Wunden zu bewahren, die noch nicht sichtbar geworden sind. Gottes Liebe schützt uns auch dann, wenn wir es nicht verstehen. Vielleicht hast du dir eine Zukunft an der Seite von jemandem erträumt. Und jetzt, da dieser Traum zerbricht, scheint es das Ende von allem zu sein. Aber Gott zerstört keine Träume. Er richtet sie neu aus. Er gibt ihnen neue Bedeutung. Und was heute wie ein Verlust aussieht, wird ein Zeugnis werden. Römer 8,18 tröstet uns. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es ist wichtig zu erkennen, dass manche Beziehungen nur für eine bestimmte Zeit bestimmt sind, nicht für die Ewigkeit. Menschen, die gekommen sind, um dich etwas zu lehren, nicht um zu bleiben. Und das ist in Ordnung. Was du in diesem Prozess gelernt hast, wird nicht vergessen werden. Jeder Schmerz wird sich in Weisheit verwandeln. Jede Träne wird Teil des Fundaments sein, das die nächste Phase deines Lebens trägt. Gottes Schweigen bedeutet nicht Abwesenheit. Er formt das Unsichtbare, bereitet Herzen vor, arbeitet dort, wo unsere Augen nicht hinsehen können. Und wenn alles seinen Platz gefunden hat, wirst du verstehen, dass das Warten einen Sinn hatte. Dass das Fehlen dieser Person nötig war, damit Gottes Wille Raum bekommen konnte. Psalm 37,7 sagt, sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Es gibt Segnungen, die wir nur empfangen können, wenn wir das Oberflächliche loslassen. Solange wir an dem festhalten, was nicht mehr passt, ist kein Platz für das Neue, das Gott schenken will. Er gießt keinen neuen Wein in alte Schläuche. Erneuerung erfordert Hingabe, erfordert Glauben, erfordert leere Hände, bereit, das aufzunehmen, was von oben kommt. Manche Türen schließen sich mit einem Knall, andere ganz leise. Doch beide sind Antworten. Und auch wenn die Seele noch versucht zu begreifen, kann der Geist ruhen, weil der Vater jeden Schritt lenkt. Gott macht keine Fehler auf seinen Wegen. Und seine Wege sind höher, sicherer und ewig. Mach dir keine Vorwürfe, dass du geliebt hast. Lieben ist ein Spiegelbild von Gottes Herz. Das Problem liegt nicht in der Liebe, sondern darin, wo sie gepflanzt wurde. Ein falscher Boden bedeutet nicht, dass der Same schlecht war, nur, dass er dort nicht aufblühen konnte. Zur rechten Zeit wird dir Gott fruchtbaren Boden zeigen, auf dem die Liebe tiefe Wurzeln schlagen kann. Jede Trennung schmerzt, aber manche machen frei. Es kann sein, dass das, was heute wie ein Bruch erscheint, der Beginn eines Neubeginns ist. Wie das Zurückschneiden eines Obstbaums entfernt Gott, um später zu vermehren. Johannes 15,2 erinnert uns, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Der Schnitt von heute ist das Wachstum von morgen. Du bist zu größeren Berufen. Und manchmal bedeutet das, loszulassen, wer nicht bereit ist, denselben Weg mit dir zu gehen. Nicht aus Mangel an Liebe, sondern aus Gehorsam. Denn Christus zu folgen ist nicht immer bequem, aber es ist immer der Weg der Wahrheit. Glaube bewahrt, uns nicht vor Abschieden, aber er gibt uns die Kraft, ihnen mit Hoffnung zu begegnen. Derselbe Gott, der das Universum trägt, trägt auch dein Herz. Und selbst wenn alles außer Kontrolle zu geraten scheint, er regiert immer noch. Er sieht dich und er sorgt für dich. Die Zukunft, die Gott für dich bereithält, wird nicht auf Lügen, Mangel oder Illusionen gebaut sein. Sie wird auf dem Felsen gegründet sein. Mit Wahrheit, Verbindlichkeit und dem Frieden, der allen Verstand übersteigt. Gott schreibt eine neue Geschichte. Und das nächste Kapitel wird eines der Heilung, Wiederherstellung und Bestimmung sein. Es gibt einen Moment, in dem die Seele schweigt, nicht aus Aufgabe, sondern aus Verständnis. Wenn wir begreifen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns etwas verwehrt, das uns später zerstören könnte, beginnt der Schmerz, dem Dank Platz zu machen. Was zuvor wie Verlassenheit wirkte, wird als Fürsorge erkennbar. Die Abwesenheit von jemandem wird dann nicht mehr als Leere empfunden, sondern als Raum, in dem etwas Neues entstehen darf. Gottes Wille drängt uns niemals in erzwungene Beziehungen. Was von ihm kommt, fließt in Frieden, erbaut mit Sinn und geht Hand in Hand mit der Wahrheit. Deshalb verlieren wir die Leichtigkeit, in seinem Willen zu leben, wenn wir an dem festhalten, was er bereits beendet hat. Er hat uns nicht erschaffen, um emotionale Lasten zu tragen, die uns auslaugen, sondern um in Freiheit mit ihm zu gehen. Wie oft versuchen wir, das Bleiben eines Menschen mit dem Wort Liebe zu rechtfertigen, obwohl es in Wahrheit Angst ist? Angst vor einem Neuanfang, Angst vor Einsamkeit, Angst, niemanden mehr zu finden. Doch Gott handelt nie durch Angst, er wirkt durch Glauben. Und wenn wir ihm vertrauen, bekommen selbst Neuanfänge einen Sinn. Jesaja 43, 19 sagt, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor. Gesunde Beziehungen verlangen nicht, dass du versteckst, wer du bist. Sie verlangen nicht, dass du deine Essenz aufgibst. Im Gegenteil, sie bringen das Beste in dir zum Vorschein. Und wenn du dich selbst verleugnen musst, um jemanden zu behalten, wenn du das, was Gott in dein Herz gepflanzt hat, zurücklassen musst, dann ist das keine Liebe, das ist Identitätsverlust. Und Gottes Plan wird niemals auf einer Aufgabe beruhen, die dich auslöscht. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Zweck vor der Gemeinschaft kommt. Wenn wir wissen, wohin Gott uns führen will, fällt es leichter zu erkennen, wer mit uns gehen kann und wer nicht. Als Jesus seine Jünger auswählte, achtete er nicht auf Ausstrahlung oder Erscheinung. Er sah das Herz, den Ruf, die Bereitschaft, bis zum Ende zu folgen. Dasselbe Prinzip gilt für die Bündnisse unseres Lebens. Nicht immer kommt die Antwort des Himmels durch eine große Offenbarung. Oft zeigt sie sich durch den Mangel an Frieden, durch ständige Unruhe, durch das Gefühl, dass etwas nicht passt. Der Heilige Geist ist ein treuer Freund. Er führt uns sanft, aber bestimmt. Wenn da Verwirrung ist, wo Klarheit sein sollte, ist es Zeit, innezuhalten und um Unterscheidung zu bitten. Gott ist kein Gott der Hälften. Er führt Menschen nicht zusammen, damit sie nur halb leben. Wenn er vereint, dann vollendet er. Er stärkt. Er vermehrt. Wenn du das Gefühl hast, ständig kämpfen zu müssen, um etwas am Leben zu halten, das nur durch deinen eigenen Verschleiß besteht, dann fehlt es vielleicht nicht an Einsatz, sondern an Richtung. Und Richtung kommt, wenn wir uns ganz hingeben. Das Problem mancher Beziehungen ist nicht der Mangel an Liebe, sondern die Art der Liebe. Es gibt Lieben, die kontrollieren, die einengen, die fordern. Doch die wahre Liebe, wie sie in 1. Korinther 13 beschrieben ist, ist geduldig, freundlich, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie verletzt nicht. Wenn diese Liebe da ist, ist Frieden eine Folge, kein seltener Moment. Wiederaufbau beginnt, dort, wo wir erkennen, dass wir nicht dazu geschaffen wurden, an dem festzuhalten, was uns nicht verwandelt. Gott führt uns nicht zurück. Er treibt uns voran. Und wenn etwas verlangt, dass du zu dem zurückkehrst, was schon geheilt wurde, was du bereits überwunden hast, dann ist das kein Rückweg. Es ist Rückschritt. Und wer ständig in der Vergangenheit lebt, verpasst die Schönheit dessen, was Gott gerade jetzt tut. Manche Verbindungen sind nicht an mangelnden Gefühlen gescheitert, sondern an fehlendem Fundament. Emotion allein trägt kein Bündnis. Was trägt, ist die Wahrheit. Die Wahrheit des Evangeliums, der gegenseitigen Hingabe, des gegenseitigen Respekts, des gemeinsamen Gebets. Wo Wahrheit fehlt, wächst der Aufwand. und wo zu viel Aufwand nötig ist, um das Minimum zu erhalten, fehlt der Segen. Der Herr ist zu jeder Zeit gut, auch in schweren Zeiten. Wenn er eine Tür schließt, lässt er uns nicht im Dunkeln stehen. Er führt uns in einen anderen Raum, mit anderem Licht, einer neuen Kulisse, zu einer neuen Zeit. Und das Vertrauen wird zu dem, was uns durch diesen Prozess leitet. Psalm 32,8 verheißt: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Du wurdest nicht vergessen. Der Himmel hat dich nicht übersehen. Gottes Pläne wurden nicht gestrichen. Es gibt nur eine Pause, ein heiliges Schweigen zwischen dem Ende eines Kapitels und dem Beginn eines neuen. Und solange dieses Neue noch nicht gekommen ist, bereitet er dich darauf vor, das zu tragen, was du früher nicht hättest tragen können. Denk daran, wer im Gehorsam sät, wird in Fülle ernten. Kein Einsatz ist vergeblich, wenn man sich in die Richtung von Gottes Willen bewegt. Die Früchte werden kommen, die rechte Zeit wird kommen. Und was dich heute zum Weinen bringt, wird morgen Grund zum Lobpreis sein. Denn alles wirkt zum Guten für die, die Gott lieben. Du bist geliebt, erwählt, ausgesondert. Was Gott für dein Leben bereithält, ist mit nichts zu vergleichen, was du verloren hast. Und wenn sich der Himmel bewegt, bringt er das Beste, nicht das Einfachste. Der Glaube bewahrt dich nicht vor Schmerz, aber er stärkt dich, ihn zu überwinden. Und du wirst überwinden. Du musst nicht alles verstehen, um zu vertrauen. Manche Antworten werden erst Sinn ergeben, wenn wir zurückblicken und den ganzen Weg erkennen. Doch für jetzt genügt es zu wissen, Gott ist bei dir, im Schweigen, im Zweifel, im Warten. Er verlässt die nicht, die auf ihn hoffen. Und auch wenn alles stillzustehen scheint, der Himmel ist in Bewegung. Der Schmerz einer Trennung kann tief sein, aber er bestimmt nicht dein Ziel. Deine Geschichte endete nicht mit diesem Abschied. Im Gegenteil, ein neues Kapitel beginnt gerade. Und in dieser neuen Zeit will Gott mehr als nur Gefühle wiederherstellen. Er will deine Sicht, deine Identität, deinen Glauben erneuern. Du bist in diesem Prozess nicht allein. Es gibt einen Sinn mitten in diesem Schmerz. Viele Menschen verwechseln das Ende einer Beziehung mit dem Ende ihres Weges. Aber du bist nicht das, was du verloren hast. Du bist das, was in Gott bleibt. Und was im Herrn bleibt, geht nie verloren. Was ihm gehört, kommt immer verändert zurück. Zur rechten Zeit, auf die richtige Weise, wenn es seinem Willen entspricht. Und wenn es nicht zurückkommt, dann deshalb, weil etwas noch Wertvolleres unterwegs ist. Gott verschwendet keine Träne. Jede Nacht ohne Antwort, jeder Morgen voller Zweifel, jeder Seufzer der Angst. Er sieht alles. Und er sieht nicht nur, er handelt. Auch wenn du es jetzt nicht bemerkst, geschieht in dir ein Werk, das deine Seele vorbereitet, größere Verheißungen zu tragen als das, was du verloren hast. Es gibt einen Unterschied zwischen Menschen, die vorübergehend sind, und denen, die bleiben. Manche kommen, um uns etwas zu lehren, andere, um uns zu verwandeln. Und dann gibt es jene, die nur kommen, um in uns die Gewissheit zu wecken, dass es noch mehr gibt. Häng dich nicht an das, was nur vorübergehend war. Das Ewige steht bevor und es wird beständig, stabil und gesegnet sein. Du weißt vielleicht nicht genau, wohin du gehst, aber Gott weiß es. Und das genügt. Er hat deine Tage schon geschrieben, bevor du geboren wurdest. Jeder deiner Schritte ist in seinen Plänen verzeichnet. Psalm 133,16 sagt: Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten. Nichts von dem, was du erlebst, liegt außerhalb der Kontrolle des Vaters. Wenn das Herz schmerzt, ist es verlockend, zurückzuschauen und zu versuchen, Vergangenes wiederzubeleben. Aber Jesus nachzufolgen heißt, nach vorne zu gehen. Er ruft uns nicht dazu auf, Ruinen wieder aufzubauen, sondern seine Verheißungen zu bewohnen. Und seine Verheißungen sind nicht so zerbrechlich wie menschliche Gefühle. Sie sind fest wie ewige Felsen. Sicher wie die Arme, die das Universum tragen. Vielleicht musst du dich erst entfernen, um klarer zu sehen. Manchmal bringt gerade die Distanz die Sicht wieder ins Lot. Hab keine Angst davor, einen Schritt zurückzugehen, wenn es nötig ist. Die Zeit allein mit Gott heilt, was die Gegenwart eines anderen Menschen nicht berühren kann. Und wenn das Herz wiederhergestellt ist, wirst du mit neuen Augen sehen. Du hast keine Zeit verschwendet. Alles, was du erlebt hast, war Teil des Aufbaus. Selbst die falschen Entscheidungen haben dich geformt, dich reifen lassen, dich gelehrt, mehr auf Gottes Stimme zu hören. Wichtig ist nicht, wo du gefallen bist, sondern wo du dich entschieden hast, neu anzufangen. Und wenn dieser Neubeginn mit Gott geschieht, wird er stärker sein als alles, was hinter dir liegt. Ein neuer Weg wird gerade vor dir eröffnet. Vielleicht ist er noch vom Staub des Vergangenen bedeckt, doch nach und nach wird der Wind der Gnade den Weg freilegen. Und wenn du den ersten Schritt machst, wirst du etwas anderes spüren. Frieden. Den Frieden, der bestätigt, dass du, auch wenn du noch nicht alles siehst, in die richtige Richtung gehst. Vertraue weiter. Bete weiter. Gehe weiter. Gott macht etwas Wunderschönes aus den verbliebenen Stücken. Und wenn er fertig ist, wirst du nicht mehr derselbe sein. Du wirst stärker sein, sensibler für seine Stimme, bewusster über deinen Wert. Denn wer diesen Schmerz mit Gott durchlebt, kommt nie unverändert daraus hervor. Er tauscht das, was gut war, gegen etwas Hervorragendes, nimmt das, was verletzt, hat und schafft Platz für das, was heilt. Er bringt verwirrende Stimmen zum Schweigen, damit du klar seinen Weg erkennen kannst. Und das alles, weil er dich liebt. Mit einer Liebe, die niemals versagt, die sich nie ändert und die nie aufgibt. Der Schmerz, der dich heute aufzuhalten versucht, wird morgen das Zeugnis sein, das andere Leben bewegt. Du wirst zur Antwort für andere. Dein Prozess ist nicht vergeblich. Gott schreibt eine Geschichte mit deinem Leben. Und wenn er schreibt, endet sie immer mit Hoffnung. Das Warten kann eine der größten Glaubensproben sein, denen wir begegnen. Wenn wir beten, sehnen wir uns nach sofortigen Antworten, doch Gott wirkt in seiner Weisheit zur vollkommenen Zeit. In diesem Zwischenraum zwischen Bitte und Antwort wird unser Vertrauen veredelt und unsere Hoffnung gestärkt. Die Bibel lehrt uns in Prediger 3,1: Alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Diese Wahrheit erinnert uns daran, dass Gott, auch wenn wir die Verzögerung nicht verstehen, die Kontrolle hat und zu unseren Gunsten handelt. Während des Wartens ist es normal, von Zweifeln und Unsicherheiten heimgesucht zu werden. Doch gerade in dieser Zeit lädt Gott uns ein, die Beziehung zu ihm zu vertiefen und bei ihm den Frieden zu suchen, der alles Verstehen übersteigt. Philipper 4, 6-7 ermutigt uns, uns nicht zu sorgen, sondern unsere Anliegen im Gebet mit Danksagung vor Gott zu bringen. Das Warten bereitet uns auch darauf vor, Gottes Segen mit Reife und Dankbarkeit zu empfangen. So wie ein Bauer geduldig auf die Ernte nach der Aussaat wartet, dürfen auch wir darauf vertrauen, dass wir zur rechten Zeit die Früchte göttlicher Verheißungen ernten werden. Es ist wichtig zu wissen, dass Gott unsere Gebete nicht vergisst. Jede Bitte wird von ihm gehört und bedacht. Auch wenn das Schweigen überwiegt, wirkt Gott im Verborgenen, ordnet Umstände und formt unseren Charakter für die Erfüllung seiner Pläne. Die Geschichte von Josef, der von seinen Brüdern verkauft und später zum Verwalter Ägyptens erhoben wurde, zeigt eindrucksvoll, wie Gott die Zeit des Wartens nutzt, um seine Kinder auf große Bestimmungen vorzubereiten. Jahrelang ertrug Josef Widerstände, doch er hielt an seinem Glauben fest. Und zur festgesetzten Zeit erfüllte sich der Traum, den Gott ihm gegeben hatte. Wenn du also auf eine Antwort wartest, verzweifle nicht. Nutze diese Zeit, um deinen Glauben zu stärken, deine Gemeinschaft mit Gott zu vertiefen und dich auf die kommenden Segnungen vorzubereiten. Erinnere dich. Das Warten ist nicht vergeblich. Es ist eine Zeit des Wachstums und der Vorbereitung. Vertraue darauf, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Seine Treue ist ewig und er erfüllt jedes einzelne seiner Versprechen. Halte die Hoffnung lebendig in deinem Herzen, denn zur richtigen Zeit wirst du das Wirken Gottes in deinem Leben erkennen. In einer Welt, die Schnelligkeit und sofortige Ergebnisse schätzt, ist Geduld eine seltene und kostbare Tugend. Doch für die, die mit Gott gehen, ist sie unerlässlich. Galater 5:22-23 erinnert uns daran, dass Geduld eine Frucht des Geistes ist, ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Geduld lehrt uns, Gott zu vertrauen, auch wenn die Umstände dagegen sprechen. Sie hilft uns, mit Hoffnung zu warten, im Wissen, dass der Herr alles in seiner Hand hält. Römer 8:25 sagt, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Dieses aktive Warten stärkt unseren Glauben und bringt uns näher an Gottes Ziel für unser Leben. Während der Zeiten des Wartens bewahrt uns die Geduld vor übereilten Entscheidungen und hält uns fest an Gottes Verheißung. Sie erinnert uns daran, dass Gottes Zeit perfekt ist und dass er zu unseren Gunsten wirkt, selbst wenn wir es nicht bemerken. Wie Habakuk 2,3 sagt, denn wenn es sich verzögert, so warte darauf, denn es kommt gewiss, es wird nicht ausbleiben. Die Geduld formt uns auch nach dem Bilde Christi. Sie entwickelt in uns die Demut, die Ausdauer und das Vertrauen, das wir benötigen, um den Herausforderungen des Lebens im Glauben zu begegnen. Jakobus 1,4 ermutigt uns, lasst aber die Standhaftigkeit ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und in nichts fehlt. Deshalb ist es unerlässlich, Geduld zu kultivieren, um ein erfülltes christliches Leben zu führen. Sie befähigt uns, mit Hoffnung zu warten, auf Gottes Zeit zu vertrauen und während der Wartezeiten geistlich zu wachsen. Möge der Heilige Geist in uns diese Frucht entwickeln, unseren Glauben stärken und uns auf die Verheißungen vorbereiten, die der Herr für unser Leben hat.